Und wieder eine Woche rum. Und für alle, die es noch nicht mitbekommen haben, die Türkei hat sich unter Erdogan wohl ein Präsidialsystem erwählt. Das ist natürlich total schlimm, denn da hat sich nun also tatsächlich eine abstimmende Mehrheit dafür entschieden, sich in den nächsten Tagen als doof bezeichnen zu lassen. Selbst wenn nun noch rauskommt, dass das Ergebnis nicht pro Erdogan ist, wird es Debatten darüber geben, warum sich Menschen, ähnlich wie beim Brexit oder bei Trump, dafür entscheiden, so abzustimmen, wie sie nun mal abstimmen. Anstatt allerdings am Ende wieder zu der Antwort, die sind eben doof, zu gelangen, sollte man sich die Frage stellen, warum man, wenn man doch so viel klüger ist, es nicht schafft, den anderen von seinen Argumenten zu überzeugen, wenn die eigenen Argumente doch aber angeblich so super sind. Und dann ist ja auch immer noch die Frage nach der Alternative. Im Fall von Trump war Hillary Clinton ja in Sachen Neoliberalismus und Lobbypolitik keine echte Alternative, sondern höchstens eine andere Geschmacksrichtung. Und wer auf andere mit dem Finger zeigen will, sollte erstmal vor der eigenen Haustür kehren. Denn wenn im September tatsächlich wieder mehr Menschen für die SPD stimmen, so stimmen diese Leute ja nicht wirklich für linke Sozialpolitik, sondern für Neoliberalismus unter einem anderen SPD-Kanzlerkandidaten und für weitere Überwachungsstaatsjustiz unter einem SPD-Justizminister. Man wird sich wieder fragen, warum die Wahlbeteiligung weiter gesunken ist und feststellen, dass die Leute, die nicht wählen waren, wohl einfach doof sind. Dass die meisten neuen Nichtwähler dann einfach keine Lust hatten zu entscheiden, ob sie lieber konservativen Neoliberalismus haben wollen oder lieber Neoliberalismus unter SPD-Führung, wird dann wieder keiner hören wollen. In diesem Sinne, auf eine neue Woche in alter Frische. Tschüss.